1. An diesem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich in den See. 2. Die sich groß Menschenmengen bei ihm versammelten, stieg in ein Boot und setzte sich hinein, warin die gesamte Menge aufstand. 3. Er sprach viele zu ihnen in Gleichnissen und sagt, ein Samen ging hinaus, seinen Samen auszusäen. 4. Warin er sagt, viel ein Teil des Samens auf den Weg, woraufhin Vogel kamen und ihn auffraßen. 5. Ein anderer Teil fiel auf steinigen Boden, der nicht viel Erde enthielt, und ging schnell auf, die er nicht tief in der Erde lag. 6. Als jedoch die Sun aufging, wurde versenkt und verdort, weil kein Tiefen Wurzeln entwickeln konnte. 7. Wiederum fiel ein anderer Teil unter die Dornen, die aufwuchsen und in erstickten. 8. Der restliche Samen fiel auf Gutsland und bracht Frucht hervor, Teils hundertfach, Teils sechzigfach, Teils dreißigfach. 9. Wer Ohren hat, der soll hören. 10. Daraufhin traten die Jüngeren in Herren und fragten, Warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? 11. Antwortet ihnen, Juk ist es gegeben, die Geheimnis des Himmelreichs zu erkennen, ihnen jedoch nicht. 12. Denn wer besitzt, dem wird noch mehr gegeben wer denn, so dass Überfluss hat, wer aber nichts besitzt, dem wird selbst das wenig genommen, was hat. 13. Aus diesem Grund sprech ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie so sehen. Aber nicht wirklich wahrnehmen und hören, aber weder verstehen noch begreifen. 14. Somit erfüllt sich in ihnen die Prophezeiung des Jesaja, die besagt, werdet zwar hören, aber nichts verstehen, und werdet sehen, aber nichts erkennen. 15. Denn das Haus Diocese Vox ist verhärtet, Ohren sind taub geworden, und Augen haben sie verschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen. Mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen, zu kehren, so dass ich sie heilen konnte. 16. Doch selig sind ihr Augen, weil sie sehen, und ihr Ohren, weil sie hören. 17. Wahrlich, ich versichere euch, will profiten und gerecht Menschen senden sich danach, das zu sehen, was sagt, und das zu hören, was hört, doch es blieb ihnen verwirrt. 18. Hort nun die Erklärung des Gleichnisses vom Samen. 19. Wenn jemen das Wort vom Reich hort und es nicht verstet, kommt der Bos und entrast ihm das, was in sein Haus gesagt word. Dies ist vergleichbar mit dem Samen, der auf den Weg fiel. 20. Der Samen, der auf steinigen Boden gesagt word, steht für denjenigen, der das Wort hort und es sogleich mit Freude aufnimmt. 21. Die jedoch kein Tiefen Wurzeln in sich hat, ist nur von kurzer Dauer, sobald Bedrängnis oder Verfolgung aufgrund des Wörts aufkommt, gerät sofort ins Wanken. 22. Der Samen, der unter die Dornen fiel, symbolisiert denjenigen, der das Wort hort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verführung des Reichtums ersticken das Wort in ihm, so dass kein Frucht herverbringt. 23. Der Samen auf Gutemland hingen steht für den, der das Wort hort und verstet, und daraufhin Frucht tragt, Teils hundertfach, Teils sechzigfach, Teils dreißigfach. 24. Ein weiteres Gleichnis legte ihnen dar, das Himmelreich gleicht einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker sät. 25. Warin die Menschen schliefen, kam jedoch sein Feind und Satan kraut zwischen den Weisen, woraufhin Wegging. 26. Als die Saat aufging und Frucht entwickelte, Word auch das Unkraut sichtbar. 27. Die Nektar des Hausherrn kamen zu ihm und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? 28. Erwidert ihnen, ein Feind hat dies getten. Die Nektar fragten in der Raufhin, sollen wir hinchen und es einsammeln? 29. Antwortet, Nein, den beim Einsammeln des Unkrauts wordet möglicherweise auch den Weisen mit ausreißen. 30. Last beides zusammen bis zur Ernte wachsen, zur Erntezeit wird ich den Schnitten befehlen, sammelt zu es das Unkraut und bindet es in Bundel, es zu verbrennen, den Weisen aber bringt in mein Schoen. 31. Ein weiteres Gleichnis legte ihnen vor, das Himmelreich gleicht. Einem Senfkorn, das ein Mann nahm und auf seinen Acker sät. 32. obwohl es der kleinste aller Samen ist, wird es, wenn es wächst, größer als alle anderen Gartenpflanzen und entwickelt sich zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zeichen nissen können. 33. Ein weiteres Gleichnis erzählt ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den ein Frau nahm und unter drei Maß Weizen Mehl mischte, bis der gesamte Teig dort sort war. 34. All die sprach Jesus in Gleichnissen zu den Menschenmengen, und one ein Gleichnis redet er nicht zu ihnen. 35. Dies Gesche, damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt wird, ich wird meinen Mund in Gleichnissen offnen und Geheimnis offenbaren, die sich der Schöpfung verborgen wären. 36. Dann erkenntlich es die Menschenmengen und ging ins Haus. Sein Jünger traten zu ihm und beten, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. 37. Er antwortet ihnen, der Genige, der den guten Samen sat, ist der Menschensohn. 38. Der Acker repräsentiert die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, waren das Unkraut die Kinder des Bösen sind. 39. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte symbolisiert das Ende der Welt, und die Schnitte sind die Engel. 40. So why das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch im Ende der Welt geschehen. 41. Der Menschensohn wird sein Engel ausenden, die aus seinem Reich all Hindernis und all, die Unrecht tun, entfernen werden. 42. Sie werden sie in den Führerofen werfen, wo Hulen und Zarnicknirschen sein Word. 43. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne lupten. Wer Ohren hat, der Soul horen. 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen war. Ein Mann fand in Verbargen ernüt und verkaufte aus lauter Freude als, was er Bisaus diesen Acker zu kaufen. 45. Ferner gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der auf der Suchnack kostbaren Perlen war. 46. Als er jedoch ein besonders Wertvolpel fand, ging hin, verkaufte seinen gesamten Besitz und erwarb sie. 47. Des Weiteren gleicht das Himmelreich einem Fischernetz, das ins Meer geworfen wird und Fische aller Art einfing. 48. Als es wohl war, Zogen sie essen Land, setzten sich nieder und sammelten die guten Fische in Gefass, warend sie die unbrauchbaren wegwaffen. 49. So wird es auch im Ende der Welt sein, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten trennen. 50. Und sie werden sie in den Führerofen werfen, wo Hulen und Zarnicknirschen herrschen wird. 51. Jesus fragte sie, hat all dies verstanden? Sie antworteten im J.A. 52. Daraufhin sagte zu ihnen, die Schalb gleich jede Schriftgelehrt, der für das Himmelreich unterwiesen wird, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz sowohl News als auch als Herverholt. 53. Nachdem Jesus dies Gleichnis beendet hat, brach von dort auf. 54. Kam in sein Heimatstadt und lehrt in ihrer Synagoge, so dass die Zuhörer erstaunt fragten, wo er hat dieser Mann dies Weisheit und die Fähigkeit zu solchen Wunden. 55. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt sein Mutter nicht Maria und sein Bruder Jacobus, Joseph, Simon und Judas? 56. Und sind nicht all sein Schwestern Bayerns? Woher besitzt er dann all dies? 57. Sie nahmen anstossen ihm. Jesus aber sagt zu ihnen, ein Prophet wird nirgendwo so wenig geachtet wie in seiner Heimatstadt und in seinem eigenen Haus. 58. Und aufgrund ihres Unglaubens vollbracht dort nicht viel Wunder.